Betrachten wir diesbezüglich doch mal die Aussprüche Gottes in der Schrift, aus welchen hervorgeht, wie er sich die innere Haltung der Menschen ihm gegenüber wünscht. Er verspricht, alle Menschen zu segnen, die ihm gegenüber die rechte innere Haltung einnehmen und verbreiten. Vergessen wir doch nicht, dass letztlich nicht wir es sind, die wir und uns, unseren Mitmenschen, einen wirklich geistlichen Segen erteilen können. Wir sind immer auf das Mitwirken Gottes durch seinen Heiligen Geist angewiesen. Nur unter der Leitung des Geistes Gottes sind wir ja bekanntlich imstande, sein Wort überhaupt richtig zu verstehen. Prüfen wir also, ob die Musik und die Lieder eine Haltung ausstrahlen, welche die Hörer auf eine Lebenshaltung einzustimmen vermögen, die den Wünschen und Vorstellungen Gottes entspricht. Dazu wollen wir mal folgende Bibelstellen betrachten in Bezug auf die Lebenshaltung, die hier erwartet wird, Gott gegenüber. Da wird uns auch immer wieder geboten, alles Weltliche der Gemeinde fernzuhalten. So zum Beispiel Titus 2, 11 und 12. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen und züchtigt uns, dass wir verleugnen das ungöttliche Wesen und die weltlichen Lüste und züchtig und gerecht und gottselig leben in dieser Welt. Oder die bekannte Stelle aus Römer 2, 12. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen möget, welches da sei der gute, wohlgefällige und vollkommene Gotteswille. Habt nicht lieb diese Welt, heißt es in 1. Johannes 2, 15 bis 17. Noch was in der Welt ist, so jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters, denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust, der Augenlust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Dann Habakkuk 2,20. Aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Es sei vor ihm still, alle Welt. Versuchen Sie mal, die Stille oder gar eine Gebetshaltung einzuhalten, wenn Sie solche Rhythmen hören, wie diese beispielsweise. Das wird Ihnen nicht gelingen, da zur inneren Stille zu kommen. Die Rock-, Pop- und Disco-Musik vermittelt weltliche Freuden, Amüsement, wie es in der Welt herrscht. Galater 6,14 heißt aber, sagt Paulus, es sei aber ferne von mir, mich zu rühmen, denn allein von dem Kreuz unseres Herrn Jesus Christus, durch welche mir die Welt gekreuzigt ist, und ich der Welt. 2. Petrus 1,4 steht, so fliehet die vergängliche Lust der Welt. Und Jakobus 1,27 wird gemahnt, sich von der Welt unbefleckt zu erhalten. Dann sehr deutlich in Jakobus 4,4, wisset ihr nicht, dass der Welt Freundschaft Gottes Feindschaft ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Und es gibt ja auch Christen, die die Welt wieder lieb gewonnen haben, wie zum Beispiel Paulus an Timotheus schreibt, denn Demas hat mich verlassen und die Welt lieb gewonnen und ist gen Thessalonich gezogen. Dann ein sehr wichtiges Wort, Johannes 14,30, das Jesus gesprochen hat. Er sagt, ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt und hat nichts in mir. Frage an uns, was hat er in uns? Gehen wir denn immer noch auf die Angebote von seinem weltlichen Reich ein? Ist in uns noch etwas von diesem Reich oder in unserer Gemeinde, sodass er uns beeinflussen kann? Ein ernstes Wort diesbezüglich steht ja in Epheser 2, wo von dem Fürsten der Welt die Rede ist, der mit seinem bösen Geist unter dem Himmel sein Wirken hat in den Kindern des Ungehorsams, wie es richtig heißt im Urtext. Ungehorsam können auch Christen sein. Und in dem Moment hat der Fürst dieser Welt Einfluss auf sie. Und das geht bis in die okkulten Bereiche von magischen Erwartungshaltungen. Wie sagte doch Kate Richard, als er über die Möglichkeiten der Rockmusik sprach, die Möglichkeiten der Magie, die Möglichkeiten der Beeinflussung. Er sagte, jeder hat etwas davon in sich. Und diese Ebene im Menschen wird halt gestärkt. Den Gebrauch des Schlagzeugs, das ja für die rhythmischen Komponenten in der Musik, besonders in der Rock- und Popmusik, die stärkste Wirkung hat. Die eigentliche Stimulation geht ja von diesen Perkussionsinstrumenten aus. Jetzt wird immer wieder gesagt, ja, wir sind doch recht, Schlagzeug ist doch gut, denn das wird ja auch empfohlen in der Schrift. Und im Psalm 150 ist ja zum Beispiel auch die Rede von dem Lobe Gottes mit Pauken und Trompeten und Zimbeln, also Schlagzeug ist dabei. Oder Psalm 149, Harfen und Pauken und so weiter. Es wird immer wieder erwähnt, dass auch Pauken dabei sind und Zimbeln, also Schlagzeug. Also ist doch recht, wenn wir das heute gebrauchen. Jetzt fragt man aber nicht danach, in welcher Weise das damals gebraucht wurde. Und ich wies ja, glaube ich, schon mal darauf hin, dass die Pauke mehr eine Art Instrument war für Signale. Es wurden Signale gesetzt in den Pausen oder zur Aufmerksamkeit der Hörer. Und in ähnlicher Weise wird es ja auch gebraucht, auch bei Händel, in seinem Messias. Ich hatte das Beispiel ja schon vorgeführt. Die Pauke unterstreicht hier wichtige Dinge. Sie kann bei Kulminationen eingesetzt werden, wenn Höhepunkte erreicht werden oder wenn die Aufmerksamkeit des Hörers besonders hier gefordert sein soll. Aber niemals ist die Pauke mit durchschlagendem Beat, also als Taktschlägerin, benutzt worden. In der Weise, wie das bei unserer modernen Beatmusik der Fall ist. Lediglich beim Reigentanz ist es denkbar, dass die Pauke, die ja keine Pauke war im heutigen Sinne, sondern das waren ja mehr Tamburine, so bespannte Holzrahmen mit Fellen bespannt, dass man dann darauf geschlagen hat, zu den Tanzbewegungen, die man in den Reigen damals vollführte. Sehr interessant ist der Bericht über die Anwendung der Pauke in 1. Chronik 13 für durchgehend im Takte der Bewegungsschritte sich vollziehende Schlagfolgen. Da heißt es so schön in 1. Chronik 13,7, und sie ließen die Lade Gottes auf einen neuen Wagen führen aus dem Hause Abinadabs. Usa aber und sein Bruder trieben den Wagen. David aber und das ganze Israel spielten vor Gott her mit ganzer Macht, mit Liedern, mit Harfen, mit Psaltern, mit Pauken, Zimbeln und mit Posaunen. Nun, dann geschah das Unglück, als sie dann zur Tenne Chidon kam, reckte Usa seine Hand aus, um die Lade zu halten, denn die Rinder schritten beiseite. Die haben also einen Ochsenkarren benutzt. Und Usa wollte die Lade retten und sie anfassen, war aber nicht dazu berechtigt, denn nur die Leviten durften die Lade anfassen. Und Usa musste sterben. Eigentlich sehr ungerecht, wenn man so auf den ersten Blick das so betrachtet. Aber hier ist Gottes Wort nicht beachtet worden. Nur die Leviten sollten Gottes Wort, was ja hier jetzt die Bundeslade darstellt, die hat ja die Schrift von heute nicht, sondern die Bundeslade war das Wort Gottes. Und das sollte nur von den Leviten, und zwar auf ihren Schultern getragen werden. So hatte Gottes Mose befohlen. Das hatte David nicht beachtet. Und er war dann sehr traurig, und da heißt es in Vers 12, und David fürchtete sich vor Gott des Tages und sprach, wie soll ich die Lade Gottes zu mir bringen? Dann der zweite Bericht in 1. Chronik 15, 11. Und David rief Zadok und Abiatar, die Priester, und die Leviten, nämlich Uriel, Asaja, Joel, Semaja, Eliel, Aminadab, und sprach zu ihnen, ihr seid die Häupter der Vaterhäuser unter den Leviten. So heiligt nun euch und eure Brüder, dass ihr die Lade des Herrn, des Gottes Israels heraufbringt an den Ort, den ich hier bereitet habe. Und jetzt kommt seine Erklärung. Er sagt weiter, denn das erste Mal, also beim ersten Versuch, da ihr nicht da waret, machte der Herr, unser Gott, einen Riss unter uns. Darum, dass wir ihn nicht suchten, wie sich's gebührt. Also nicht in der Weise, wie er es den Mose befohlen hatte, wie sie es von Mose wussten. Das heißt es hier weiter, also heiligten sich die Priester und Leviten, dass sie die Lade des Herrn, des Gottes Israels heraufbrächten. Und die Kinder Levi trugen die Lade Gottes auf ihren Achseln mit den Stangen daran, wie Mose geboten hatte nach dem Wort des Herrn. Und das war das Entscheidende. Und David sprach zu den Obersten der Leviten, dass sie ihre Brüder zu Sängern bestellen sollten, mit Saitenspielen, mit Psaltern, mit Harfen und hellen Zimbeln, dass sie laut singen und mit Freuden. Also brachte das ganze Israel die Lade des Bundes des Herrn hinauf mit Jauchzen, Posaunen, Trometen und hellen Zimbeln, mit Psaltern und Harfen. Punkt. Wo sind die Pauken? Die Pauken fehlen. Beim ersten Mal waren die Pauken dabei. Ich habe aber gedacht, das ist ein Druckfehler. Aber stimmt, die Pauken sind nicht dabei. Interessant ist auch, dass er hier ausdrücklich die Namen nennt von den Leuten, die das jetzt bewerkstelligen sollen. Nämlich die, die Gott ausersehen hatte, allein sein Wort zu tragen, die Bundeslade. Andere durften nicht. Dann heißt es so schön, und ihre Brüder, sie sollen ihre Brüder zu Sängern bestellen. Die Obersten, Leviten, sollen ihre Brüder zu Sängern bestellen. Nicht irgendjemanden, sondern ihre Brüder zu Sängern bestellen. Nämlich die geistlich Gesinnten. Und die sollen dann mit Saiten spielen und mit Psalter, Harfen und hellen Zimbeln, dass sie laut singen und mit Freuden. Merken Sie den Unterschied? Hier liegt ein geistliches Prinzip zugrunde. Das Wort Gottes darf nur transportiert und dargeboten werden von geistlichen Trägern. Trägern, die Gott dafür ausersehen hat. Trägern, die geeignet sind, das Wort Gottes darzureichen, zu transportieren. Wenn wir Musik, die in den Amüsierbetrieben der Disco hergestellt wurde, für dieses gedacht wurde, deren rhythmische Ursprünge aus den heidnischen Völkern des Urwalds kommen, hernehmen und sie als Träger verwenden für geistliche Texte, wie das in der christlichen Rockmusik ja passiert, dann dürfen wir uns nicht wundern, dass die Wirkung nicht geistlich ist. Gott sei Dank stehen wir noch unter der Gnade Gottes, sodass nicht die Leute, so wie Usa, gleich sterben müssen. Aber das ist halt die Gnade, unter der wir stehen. Ja, ich habe mich gewundert, die Pauke war nicht dabei. Jetzt habe ich überlegt, ja, was macht man denn mit einer Pauke, wenn man in einem Zug, also in einem einer Karawane, ja, oder in mehrere Menschen etwas vorwärts trage, in dem Fall ja dieser ganze Zug, der die Lade trägt, und die haben ja, sind ja da marschiert. Und haben natürlich jetzt diese Pauke beim ersten Mal sicherlich dazu verwendet, dass sie also den Gleichschritt mitpaukt, wie das ja bei Militärmärschen auch üblich ist. Das heißt, die Pauke dient hier nicht als Signalinstrument, dass man alle 3 Kilometer mal draufschlug, sondern die haben natürlich schrittweise gepaukt und haben also durchgehenden Beat verwandt. Und das hat so eine Stimulation der Gleichschaltung der Emotionen der Leute. Nun, ich will das nur hier sagen, dass das mir aufgefallen ist. Und ich kann mir nur denken, dass das Gott auch nicht gefallen hat, dass die Pauke hier die Leute stimuliert hat und gleichgeschaltet hat. Denn die Pauken wirken ja aufs Nervensystem der Menschen. Das heißt, sie haben eine körperliche Wirkung. Ja, diese gleichbleibenden Schrittrhythmen, Taktrhythmen, haben ja eine Wirkung auf die körperlichen Nerven, also auf die körperliche Komponente des Menschen, nicht auf die geistige. Das müssen wir wissen. Und interessant ist, dass das hier sich tatsächlich auch in der Bibel niederschlägt. Ich kann mir keinen anderen Grund denken, weshalb die Pauken da am Schluss beim zweiten Versuch fehlten. Ja, und dann heißt es so schön an einer Stelle, und David tanzte vor der Bundeslade vor Freude, dass jetzt dieser Transport endlich gelingt und er die Lade nach Hause bringen kann. Jetzt wird natürlich gesagt, ja, also Tanz ist doch richtig, Tanzmusik. David hat auch getanzt. Also können wir auch Tanzmusik und Tanz bei uns in den Gemeinden betreiben. Dann sind wir biblisch. Ich fliege dann immer zu fragen, ja, was meint ihr, was David da wohl getanzt hat? War das vielleicht ein argentinischer Tango? Oder man muss vielleicht sagen, ein israelitischer Tango? Oder war es ein Foxtrott? Oder war es vielleicht Rock'n'Roll? Oder ein Walzer? Oder Cha-Cha-Cha? Oder was mag das wohl für ein Tanz gewesen sein? Ich meine, die Erklärung ist ganz einfach. David war neben seiner hohen Königswürde, die er hatte, nämlich auch ein sehr kindlicher Mann. Also er hatte einen kindlichen Geist. Das geht aus seinen Psalmen hervor. Nicht umsonst wird er ein Freund Gottes genannt. Oder ein Mann nach dem Herzen Gottes, heißt es ja. Und warum wohl? Ja, sein kindliches Gemüt. Haben Sie mal erlebt, wie ein Kind, wenn es sich freut, kommt von der Schule, hat eine Eins geschrieben und sagt, oh Mama, ich habe eine Eins geschrieben. Die kommen hüpfend ins Zimmer. Hüpfend. Vor Freude. Das hat nichts zu tun mit Tanzrhythmen. Außerdem kam der Paartanz erst viel später, auch im 19. Jahrhundert. Damals gab es wohl Reigentanz. Aber der Paartanz, der ja gepflegt wurde in der Tanzmusik, der kam ja viel, viel später, erst im 18. und 19. Jahrhundert auf und wurde dann im 20. Jahrhundert erst richtig betrieben. Außerdem geht nirgends daraus hervor, dass David hier tatsächlich zu Musikrhythmen getanzt hätte. Es war einfach eine kindliche, ausgelassene Freude, die den König veranlasste, in tänzerischer Weise vor der Bundeslade herzuhüpfen, sodass Michael oben am Fenster stand und da heißt es so schön, und sie verachtete ihn in ihrem Herzen. Wie kann der große König sich so kindlich benehmen? Schön, nicht wahr? Übrigens, die erste Tanzmusik, wenn man das so sagen könnte, ist aufgeführt in 2. Mose 32 und folgende. Da ist die Rede von Singetanz und Reigentänze. Und der Anlass war der berühmte Tanz um das goldene Kalb, als Mose vom Berg herunterkam mit den steinernen Tafeln der Gebote. Und da heißt es dann, und sie sprachen, das ist dein Gott Israel, der dich aus dem Lande Ägypten herausgeführt hat, zu dem goldenen Kalb. Und als Aaron es sah, baute er einen Altar vor ihm auf und Aaron rief aus und sprach, ein Fest dem Jehova ist morgen. Also ein Gottesdienst. Sie haben Gott zu Ehren das gemacht und haben Götzenanbetung betrieben. Und dann heißt es sehr bezeichnend, und sie standen des folgenden Tages früh auf und opferten Brandopfer und brachten Friedensopfer. Und das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken. Und sie standen auf, um sich zu belustigen. Und das muss ziemlich hoch hergegangen sein. Da war ziemlich High Life, wie man so schön sagt. Denn Josua, der mit Moses im Berg runterkam, hörte die Stimme des Volkes, als es jauchzte und sprach zu Mose, Kriegsgeschrei ist im Lager. Und dann heißt es, und er sprach, Mose nämlich, es ist nicht der Schall von Siegesgeschrei und nicht der Schall von Geschrei der Niederlage, der Schall von Wechselgesang höre ich. Luther übersetzt Singetanz. Dann heißt es weiter in 32, Vers 19, und es geschah, als er dem Lager nahte und das Kalb und die Reigentänze sah, Da entbrannte der Zorn Moses und er warf die Tafeln aus seinen Händen und zerbrach sie unten am Berge. Sie waren also mit Götzendienst beschäftigt, Reigentänze und Wechselgesänge und nannten das Ganze ein Fest, dem Jehova ist morgen, so sagte Aaron. Ich werde erinnert an viele christliche Versammlungen, die ich erlebt habe, wo das genauso war. Die feierten sich selbst und meinten, Gott zu dienen damit. Wie heißt es so schön in Amos 5, Vers 23? Tu den Lärm deiner Lieder von mir hinweg und das Spiel deiner Harfen mag ich nicht hören, sagt Gott. Übrigens, die Musik der Gottlosen, die gab es auch schon im Alten Testament. Das können wir nachlesen bei Hiob 21. Zum Beispiel Hiob 21, 12, da heißt es, sie jauchze mit Pauken und Harfen und sind fröhlich mit Flöten. Dann heißt es weiter, sie werden alt bei guten Tagen und erschrecken kaum einen Augenblick vor dem Tode. Und Vers 14, die doch sagen zu Gott, hebe dich von uns, wir wollen von deinen Wegen nichts wissen. Oder Jesaja 5, Vers 11, weh denen, die des Morgens früh auf sind, des Saufens sich zu fleißigen und sitzen bis in die Nacht, dass sie der Wein erhitzt und haben Harfen, Psalter, Pauken, Pfeifen und Wein in ihrem Wohlleben und sehen nicht auf das Werk des Herrn und schauen nicht auf das Geschäft seiner Hände. Doch nun zu den geistlichen Liedern. Wie sollte denn ein Lied aussehen, das in der Gemeinde sowohl für das Lob Gottes als auch für die Auferbauung, nämlich die geistliche Auferbauung der Gemeinde, dienlich sein kann? Was ist es überhaupt? Was macht ein Lied geistlich? Und da müssen wir ganz klar sagen, die einzig geistliche Komponente eines Liedes ist und bleibt einzig und allein der Text, die biblische Botschaft. Punkt. Und insoweit die Liedmelodie diesen Text verdeutlicht, emporhebt, ihn so dem Hörer zuträgt, dass er sie besser versteht, dass er auch von dem emotionalen Gehalt der Melodie geöffnet wird für die Botschaft. Also das Lied, diese dienende Stellung dem Text gegenüber hat, um dem Text, der Verständlichkeit des Textes zu dienen. Wenn das der Fall ist, dann haben wir es mit einem geistlichen Lied zu tun, sonst kaum. Einige Schlüsselverse dazu. Kolosser 3,16. Lasset das Wort Christi unter euch reichlich wohnen, in aller Weisheit lehret und vermahnet euch selbst mit Psalmen und Lobgesängern und geistlichen, lieblichen Liedern und singet dem Herrn in euren Herzen. Also das Wort steht im Mittelpunkt, im Zusammenhang mit den geistlichen, lieblichen Liedern heißt es. Wenn Sie die christliche Rockmusik hören, werden Sie nicht behaupten können, dass das liebliche Lieder sind. Und dass die emotionale Ausstrahlung dieser Musik in irgendeiner Weise öffnen könnte für das Wort Gottes, für die Anbetungshaltung der Stille, Demut und so weiter. Der zweite Schlüsselvers, Epheser 5, 19 und 20. Da heißt es ausschließlich, redet untereinander in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singet und spielet dem Herrn in eurem Herzen und sage Dank alle Zeit alles Gott und dem Vater in dem Namen unseres Herrn Jesu Christi. Also da heißt es, redet in Lobgesängen und geistlichen Liedern. Da heißt es nicht, singet in Lobgesängen und geistlichen Liedern, redet. Das bedeutet, der Text soll im Mittelpunkt stehen. So ist also einzig und allein die Wortbezogenheit der Melodiestruktur, die ein geeigneter Träger und Diener des Textes, den sie emporheben soll, sein muss. Denn die eigentlich geistliche Komponente ist nun einmal der Text bei einem Lied. So sollte die Melodiestruktur eines geistlichen Liedes auch niemals so viel Eigenleben haben, dass sie den Hörer vom Text abzulenken vermag. Sondern der tektonische Aufbau der Melodie muss sich ausschließlich vom Text leiten lassen und denselben verdeutlichen. Das gilt auch für die rhythmische Struktur, die niemals der natürlichen Akzentuierung der normalen Wortbetonung zuwiderlaufen darf. Das heißt zum Beispiel für die metrische Gliederung, dass unbetonte Sprechsilben möglichst nicht auf betonte Taktteile fallen sollen. Auch bei den Synkopenbildungen, die ja heute sehr in Mode sind und gerade in vielen evangelikalen Kreisen der heutigen Zeit oftmals nur wie eine Modeerscheinung stereotyp angewendet werden. Besonders ungeistlich und textentfremdend wirkt so etwas, wenn synkopische Akzentverschiebungen auf unbetonte Wortsilben kommen, sodass sie notgedrungen musikalisch betont und künstlich akzentuiert werden. Dann geht es nämlich dem natürlichen Sprachrhythmus entgegen und die Melodien haben so ihr spezifisches rhythmisches Eigenleben, das geradezu den natürlichen Textbetonungen entgegenwirkt. Dadurch dienen sie aber nicht mehr dem Text. Das bedeutet natürlich nicht, dass Synkopen überhaupt nicht verwendet werden sollten, denn sie geben der Melodie Frische und Lebendigkeit und können sogar die Textverständlichkeit verbessern, indem sie den natürlichen Sprachrhythmus, den Wortbetonungen entsprechend, synkopisch akzentuieren. Diese Modeerscheinung bei neuen Liedern, dass man Synkopen hineinbringt, nur dass die Melodie so ein bisschen fetziger klingt, könnte ich Ihnen jetzt anhand vieler neuer Lieder zeigen, die auch häufig gesungen werden in evangelistischen Kreisen. Ich möchte das jetzt nicht tun, sondern improvisiere mal eben ein Beispiel. Wir nehmen mal einen Psalmvers, und zwar Psalm 26, Vers 8. Ich singe darauf eine Melodie und setze die Synkopen falsch. Und anschließend setzen wir sie richtig. Das könnte dann zum Beispiel so klingen. Wenn ich Ihnen den Text hier so deklamieren würde: Herr, ich habe lieb die Städte deines Hauses und den Ort, da deine Ehre wohnt. Dann würden Sie sich wundern, dass ich so komische Betonungen habe, dass ich Nebensilben betont habe. Ich habe Städte und Ehre. Aber genau das finden Sie in vielen Liedern der heutigen Zeit, dass Nebensilben auf Synkopen gesetzt werden und dadurch völlig falsche Betonungen herauskommen. Nur damit die Melodie ein bisschen fetziger klingt. Aber der Text ist damit nicht unterstützt. Die natürliche Wortbetonung des Textes wird hierbei ignoriert. Das würde dann im Lied vielleicht so klingen etwa: Herr, ich habe lieb die Städte deines Hauses und den Ort, da deine Ehre wohnt. Jetzt versuchen wir mal, die Synkopen anders zu setzen, so dass Hauptsilben betont werden durch die Akzente der Synkopen, also die Antizipationen, vorweggenommenen Akzente, wie man ja beim Sprechen auch hat. Das würde dann so klingen: Herr, ich habe lieb die Städte deines Hauses und den Ort, da deine Ehre wohnt. Oder: Herr, ich habe lieb die Städte deines Hauses und den Ort, da deine Ehre wohnt. Haben Sie gemerkt, jetzt waren auch Synkopen drin, aber sie verstießen nicht gegen den natürlichen Wortakzent. Und das ist wichtig. Leider ist das bei vielen neuen Liedern nicht der Fall. Es ist wirklich schade. Solche synkopenartige Bildungen finden wir bereits in der Urfassung des Liedes von Martin Luther: Ein fester Burg ist unser Gott. Denn gerade Luther, der bekanntlich das Kompositionsprinzip für die Beschaffenheit geistiger Lieder immer textorientiert verstand und forderte. Er sagte, die Noten machen den Text verständlich oder lebendig. Bereits 1524 hatte Luther in Polemik gegen die Schwärmer für den einstigen liturgischen Gesang die Beachtung des Grundsatzes gefordert. Er sagte, es muss beides, Text und Noten, Akzent, Weise und Gebärde aus rechter Muttersprache und Stimme kommen. Hören Sie sich mal die Urfassung dieses Liedes an, das er nach Psalm 46 gedichtet hatte. Die Melodie geht nämlich so. Ein fester Burg ist unser Gott, ein guter Wehr und Waffen. Er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. Der altböse Feind, mit Ernst er sie jetzt meint, große Macht und viel ist sein Gott. Grausam Rüstung ist, auf Erd ist nicht seinsgleichen. Haben Sie gemerkt, wie da Akzentverschiebungen drin sind? Das ist synkopisch. Und zwar sind immer Akzentverschiebungen auf die Silben, auf die es ankommt. Ein fester Bock ist unser Gott, ein guter Wehr und Waffen. Ja? Das sind die Synkopen, die Akzentverschiebungen. Die Betonungen werden hier also gewissermaßen vorweggenommen, akzentuiert. Dieses grundsätzliche Prinzip der Logozentrik, also der Textbezogenheit, war ja mit der Verbreitung des sogenannten gregorianischen Chorals durch die römisch-katholische Kirche weitgehend verloren gegangen. Wir haben leider keine Zeit, sonst könnte ich Ihnen jetzt aus alten Handschriften mit dem Psalmgesängen, welche im Anfang des geistigen Liedes, gewissermaßen aus der Geschichte des geistigen Liedes stammen, wo am Anfang die Psalmengesänge mit Neumen, das heißt kleine Zeichen über den Textsilben, versehen waren, weil es noch keine Noten gab, und sie wurden in den Klöstern aufgezeichnet. Da kann man nämlich erkennen, dass das Wort-Ton-Verhältnis der inhaltlichen Textbedeutung angemessen war. Es gab also noch keine Verselbstständigung von längeren Melodiebildungen auf einzelnen Textsilben, sondern eine durch Neumen, also Zeichen, angezeigte musikalische Sprechanweisung, die gewissermaßen eine Predigtanweisung für die richtige Ausführung der Rhetorik von textinhaltlichen Schwerpunkten, die es mit einer entsprechenden Hebung bzw. Senkung der Stimme zu verdeutlichen galt. Dabei haben sich natürlich immer wiederkehrende kleine Melodiebausteine herausgebildet, die dann in entsprechender Textbezogenheit sinngemäß auch für die Darstellung ähnlicher Texte wiederholt anwendbar wurden. Zweifellos kann die weitgespannte Melodik des gregorianischen Chorals sehr starke und beeindruckende Wirkungen auf den seelischen Bereich des Menschen ausüben. Da aber die eigentlich geistliche Funktion, die einzig und allein in der Verdeutlichung der Wortbotschaft liegt, hier völlig vernachlässigt wird, sind die gregorianischen Gesänge im biblischen Sinne auch keine geistlichen Lieder. Vergleichen Sie mal diese klare, vom Text her geleitete Melodiestruktur des vorhin gehörten Liedes von Luther mit der nun folgenden Gesangsart der gregorianischen Choräle, die ja mehr meditativen Charakter haben. Es wird so eine Art klerikale Mystik hier vermittelt, aber nicht die Textbotschaft steht im Mittelpunkt. So melodisch eindrucksvoll die Melodien auch wirken. Aus der hebräischen Musikologie weiß man, dass der Sprechgesang damals so eine Art rezitativisches Singen waren. Man nannte das Akzente. Eine Abhandlung darüber, unter der Überschrift Die Akzente der Tora, können wir Folgendes lesen. Die Forscher haben sich jetzt eingehend damit befasst. Der Sprechgesang aus der Heiligen Schrift und die Schriften unserer Lehrer und Weisen wurden von Generation zu Generation überliefert. Die Forscher sind der Meinung, dass die uns überlieferten Akzente folgende Funktion haben. Sie bestimmen den Verlauf des Vortrags. Das heißt, sie bezeichnen die fortlaufenden Worte und die Unterbrechungen und schnelles oder gemäßigtes Tempo in Frage und Antwort. Zudem legen sie auch die Vortragsweise fest, also die Kantillation. Diese Kantillationen sollten vom Ohr als Wohlklang aufgenommen werden können, wie es zur Erhebung der Seele dient. Die Akzente sind also eine Art Musiknoten, zugleich können sie aber auch als ein erster und grundsätzlicher Kommentar der Bibel angesehen werden. Das heißt doch nichts anderes, als dass gewisse Melodiefloskeln benutzt wurden, um bestimmte Worte zu betonen. Das heißt, man konnte daraus heraushören, wie der betreffende Sänger dieses Schriftstück, was er jetzt vorsingt, versteht. Die Wortbedeutung spiegelt sich also wider, oder die Auslegung der Schrift in der Art und Weise, wie er es vorträgt. Das heißt, dieses rezitative Singen war ausschließlich wortbezogen. Die Wortbedeutung stand im Mittelpunkt, nicht die Melodie. Ich erwähnte vorhin die meditative Wirkung des gregorianischen Chorals. Dieser Mystizismus, den er ausstrahlt, das haben einige junge Leute entdeckt, die mit Techno sich befassen. Und so erlebt der gregorianische Choral eine gewisse Renaissance in Verbindung mit Techno-Rhythmen. Auf der einen Seite diese transzendale Wirkung, diese meditative Wirkung der Melodiebildung des gregorianischen Chorals, auf der anderen Seite diese penetranten Pattern des Rhythmus, des stampfenden Maschinenrhythmus des Techno und dazu dann noch eine Klangwand, ein Klangteppich mit trancefördernden Synthesizer-Klangbildern, gewissermaßen nur zwei oder drei Harmonien, die sich ständig wiederholen, also ein Synthesizer-Teppich, als Klangteppich, als Background, der hier auch noch so eine transzendale Wirkung hat, sodass das Ganze wirklich so einen Trance-Charakter hat und eine enorme Wirkung übrigens. Aber wir müssen uns fragen, ist es für christlichen Raum geeignet? Ich glaube, dass diese Frage erübrigt sich, wenn wir wissen, dass im biblischen Sinne Nüchternheit und Klarheit gefragt sind. Aber hören wir doch ein kleines Beispiel, ein kleines Zitat aus dieser Richtung, wie man also jetzt doch den gregorianischen Choral entdeckt hat, seine Trancewirkung und das kombiniert mit den trancefördernden Pattern der Technorhythmen und der Synthesizer-Background-Bildungen, diesem Klangteppich, der so eine transzendente Wirkung hat, der also irgendwo die Menschen öffnet für Transzendales und damit natürlich für die Esoterik. Thank you. konnte deutlich an diesem musikalischen Zitat die Trance-Wirkung vernehmen, die ja sowohl von dem gregorianischen Choral, der im Hintergrund erklingt, wie von den rhythmischen Pattern der Techno-Instrumente, wie auch durch diesen Background der Synthesizer-Klinge zu spüren war. Übrigens, wie es bei einem zünftigen Techno ist, ist natürlich auch die Textbotschaft nicht auf Melodie gesungen, sondern gesprochen, wie Sie gehört haben, und zwar diesmal geflüstert. Das Ganze war, wie Sie gehört haben, ein geistlicher Text, das lateinische Sündenbekenntnis, mea culpa. Ob nun ein Sündenbekenntnis mit Trance-Musik zu echter Buße führt im biblischen Sinne, möchte ich hier jetzt nicht untersuchen. Interessant ist nur, dass der gregorianische Choral hier auch als trance-fördernden Background mit verwendet wird. Die Kombination dieser scheinbar völlig entgegengesetzten musikalischen Bausteine hat jedenfalls eine ganz verblüffende Wirkung. Doch nun nochmal zurück zur sogenannten christlichen Rockmusik. Wir hatten aus den Schriftworten herausgelesen, zum Beispiel Kolosser 3,16, wo es um die Pflege geistlicher Lieder geht, und zwar die Liedtexte, das Wort Christi soll reichlich unter euch wohnen, heißt es da, wo die Liedtexte also im Mittelgrund stehen sollen, oder wo es dann in Epheser 5,19 heißt, dass wir in der Pflege geistlicher Lieder besonders das Reden und die Wichtigkeit des Wortes Christi in den Mittelpunkt stellen sollen. Gemessen an diesen Kriterien ist zum Beispiel die sogenannte christliche Rockmusik ein prototypisches Beispiel eines völlig ungeistlichen Liedes. Denn die kompositorische Struktur verhält sich hier genau umgekehrt proportional zum Aufbau eines geistlichen Liedes. Beim geistlichen Lied rangiert der Text oben an, dem dann zweitens die Melodie und Harmonie und drittens der rhythmische Ablauf zu dienen hat. Wir haben also die Rangfolge Text, Melodie, Harmonie, rhythmischer Ablauf. In der Struktur der Rockmusik finden wir aber genau die umgekehrte Rangfolge. Hier dominiert nämlich erstens die taktmetrische Rhythmuskomponente durch das alles übertönende, meist durchgehend ostinat gebrauchte Schlagzeug oder auch die stark betonten Taktschläge der elektronisch verstärkten Bassgitarren, worauf dann erst zweitrangig die übrigen rhythmischen, melodischen Strukturen rangieren, soweit sie vorhanden sind, und dann erst drittens der Text in Erscheinung tritt, den man oft wegen der verhältnismäßig lautstarken, vordergründigen Musik gar nicht recht verstehen kann. Da diese Musik infolge der stark dynamisierten rhythmischen Struktur vorwiegend auf das körperliche Empfinden einwirkt, könnte man solche Musikstücke auch als Körpermusik bezeichnen. Diktiert durch die überlauten Schlagzeug- und Bassgitarren-Beats gestattet die alles zerhackende starre Taktrhythmik keine freie Entfaltung längerer zusammenhängender Melodiebildungen. Deshalb findet man in der Rockmusik nur kurze Melodiemotive in fetzenhaften, extrem kurzatmigen Melodiebildungen, welche oftmals mehrere Takte lang nur ständig wiederholt werden und somit eigentlich vorwiegend nur rhythmische Wirkungen haben durch die ständigen Wiederholungsstrukturen. Natürliche Melodiebildungen, die in ihren melodischen Spannungsverläufen eher dem menschlichen Atemrhythmus vergleichbar sind, können sich nicht entfalten in dem durch Schlagzeug und Bassgitarren diktierten Ghetto einer starren Zeitrhythmik taktmotorischer Leitpattern. Hier liegt auch der Grund, weshalb die Rock- und Popmusik vorwiegend die seelisch-körperliche Ebene des Menschen stimuliert und nicht die tieferen Schichten seiner Geistespersönlichkeit erreicht. Wie schon gestern gesagt, haben wir es bei der Verwendung von Rhythmuscomputern mit einem schöpfungsfremden Rhythmus zu tun. Die periodische Wiederholung gleicher Zeitabschnitte in Form rhythmischer Strukturen ist also ein Musikstil, der die gesamten natürlichen Zeitrhythmen der Schöpfung ignoriert. In Anbetracht der bisher genannten Wirkungsmerkmale der Rock- und Technomusik müsste eigentlich klar entschieden sein, dass man eine solche Musik nicht mit geistlichen Texten paaren sollte, weil diese Musik die geistliche Ebene Menschen im Sinne der biblischen Aussagen, zum Beispiel von Johannes 4,24 und Sprüche 20,27, überhaupt nicht erreicht. Es gibt auch keine biblische Bestätigung, dass der Heilige Geist in irgendeiner Form von körperlicher Stimulation in gruppendynamischer Art auf diese Weise auf Menschen eingewirkt haben könnte. Leider ist ein großer Teil der heutigen jungen Generation durch die Konditionierung ihrer musikalischen Hörerwartungen, welche allerorts durch die weit verbreiteten Rock- und Popmusikstile vorgeprägt wurden, völlig einseitig orientiert in ihren rhythmischen Empfindungen und Erwartungen. Übrigens hat der bekannte Musikpädagoge César Bresken in seinem bemerkenswerten Buch »Am Anfang war der Rhythmus« den zerstörenden Zerfall der natürlichen Rhythmusempfindungen durch die Verbreitung der heutigen Beatmusikstile beklagt. Er schreibt, dieser rhythmische Instinkt scheint aller rhythmischen Erziehung zum Trotz zunehmend zu schwinden. Es sei schon jetzt vorweggenommen, dass die sogenannte rhythmische Musik, etwa Beat und Rhythmusmesse, keineswegs zur Förderung rhythmischer Erziehung beigetragen hat. Im Gegenteil, durch ihr einseitiges Betonen der metrischen Grundschläge zerstört sie das Empfinden für subtilere Rhythmik. Hier wird in eklatanter Weise Rhythmus und Metrum verwechselt. In der Verurteilung der unnatürlichen zeitgleichen Taktschläge des gesamten Musikstils betont er den asymmetrischen Charakter echter, natürlicher Rhythmen. Er sagt, man vergisst, dass die organische Grundbewegung allen Lebens das eingangs zitierte Diastole-Systole-Verhältnis, also der Schlag des menschlichen Herzens, asymmetrisch ist. Eine strenge Symmetrie ist dem natürlichen Organismus fremd. Von den Aussagen der Schrift wäre natürlich noch manches zu beleuchten, zum Beispiel auch die Tatsache, dass taktrhythmisch gepolte Musik, also durchgehende Schlagzeugbeats und Bassgitarrenbeats, die in steter Folge kommen, dass, wie wir gesehen haben, das Wachbewusstsein dadurch zurückgedrängt wird. Das widerspricht den Forderungen der Schrift, wo immer wieder gesagt wird, zum Beispiel in 1. Korinther 15, 34, lasst euch nicht verführen, böse Geschwätze verderben gute Sitten, werde doch einmal recht nüchtern, heißt es da, und sündige nicht. Und oder 1. Thessaloniker 5, Vers 6, so lasset uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasset uns wachen und nüchtern sein. Vers 8, wir aber, die wir des Tages sind, sollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung zur Seligkeit. Oder 1. Timotheus 2, Vers 3. Es sollen aber ein Bischof unsträflich sein, sein eines Weibes Mann, nüchtern, mäßig, sittig, gastfrei, lehrhaft. Dann Vers 11, nüchtern, treu in allen Dingen. Und dann ein ganz wichtiger Vers, 2. Timotheus 2, 26. Da heißt es, und dass sie wieder nüchtern würden aus der Teufelsstrick, von dem sie gefangen sind zu seinem Willen. Dann Vers 5, du aber sei nüchtern allenthalben, sei willig zu leiden, tue das Werk des evangelischen Predigers, richte dein Amt redlich aus. Dann Titus 2, Vers 2, den Alten sage, dass sie nüchtern seien, ehrbar, züchtig, gesund im Glauben, in der Liebe und in der Geduld. Dann 1. Petrus 1, Vers 13, darum so begürtet die Lenden eures Gemüts, seid nüchtern, und setzet eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird durch die Offenbarung Jesu Christi. Dann 1. Petrus 4, Vers 8. So seid nun mäßig und nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine inbrünstige Liebe, denn die Liebe deckt auch der Sündenmenge. Seid gastfrei ohne Murren. Dann 1. Petrus 5, Vers 8, seid nüchtern und wachet, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge. Und dann wird ja auch hingewiesen in 2. Thessaloniker 2, Vers 9 auf die lügenhafte Kräfte, wo es da heißt, das Geheimnis der Bosheit. Und es heißt dann vom Satan, ihm, dessen Zukunft geschieht, nach der Wirkung des Satans mit allerlei lügenhaften Kräften und Zeichen und Wundern und mit allerlei Verführung. Man will ja Gott immer loben durch die Lieder und durch die Musik. Und die Bibel spricht ja von einem Lobopfer, wie ich schon erwähnte. Da steht zum Beispiel im Hebräerbrief, durch ihn nun lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Und im 1. Petrus 2, Vers 5 ist davon die Rede, dass man darbringen soll ein geistliches Schlachtopfer, Gott wohlannehmlich durch Jesus Christum. Geistliches Schlachtopfer. Hier wird also Bezug genommen auf die Schlachtopfer, die im alten Bund die Israeliten brachten, indem sie ein Lamm ohne Fehl opferten, um darauf ihre Sünden zu legen. Wir müssen also das geistliche Prinzip dabei sehen. Es ist genauso wie bei dem ersten Opfer, das Abel und Kain Gott dargebracht haben. Da heißt es ja, Abel brachte Gott ein vorzüglicheres Opfer dar als Kain, durch welches er Zeugnis erlangte, dass er gerecht war, indem er Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben und durch diesen, obgleich er gestorben ist, redet er noch heute. Warum wurde das Opfer Kains denn von Gott nicht angenommen? Weil Kain ein Opfer brachte, das der Erdboden hervorgebracht hatte. Der Erdboden. Aber Gott hatte den Erdboden ja verflucht. Wir lesen das in 1. Mose 3, Vers 17. Und zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deines Weibes gehört und gegessen hast von dem Baume, von dem ich dir geboten und gesprochen hatte, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du davon essen, alle Tage deines Lebens. Wenn wir unsere Lobopfer mit den Mitteln darbringen, die die Welt benutzt, der Fürst dieser Welt, die Welt, die Gott verflucht hat, weil sie sündig ist. Wenn wir also musikalische Mittel aus dieser Welt des Fluches benutzen, um damit Gott zu loben, dann glaube ich, dass wir das hier vergleichen dürfen, denn dann ist das kein geistliches Mittel, dann ist das kein geistliches Schlachtopfer, was wir ihm darbringen. Ich glaube nicht, dass er da sehr froh drüber sein wird, wenn wir ihn mit einem Rhythmus, in dem Falle Techno zum Beispiel, aber auch Rock, wenn wir ihn damit loben, mit einem Rhythmus, der völlig schöpfungsfremd ist, den es in seiner Schöpfung überhaupt nicht gibt. Interessanterweise ist in Zephania 1, Vers 7 auch von einem Schlachtopfer die Rede. Da heißt es, seid stille vor dem Herrn, wieder diese Stille, denn des Herrn Tag ist nahe. Denn der Herr hat ein Schlachtopfer zubereitet und seine Gäste dazu geladen. Dann heißt es im nächsten Vers, und am Tage des Schlachtopfers des Herrn will ich heimsuchen die Fürsten und des Königs Kinder und alle, die ein fremdes Kleid tragen. So übersetzt Luther. Oder Elberfeld übersetzt, mit fremder Kleidung sich begleiten. Oder Schlachter übersetzt, die sich mit ausländische Gewänder hüllen. Die sich in ausländische Gewänder hüllen. Was heißt das im übertragenen Sinne? Ein fremdes Kleid. Betrachten wir doch mal diesen Gegenstand genauer. Kleider sind nicht nur zur Bedeckung des Leibes da. Sie sind entsprechend der verschiedenen Arbeitsaufgaben der Menschen und auch der verschiedenen Lebenssituationen des gesellschaftlichen Zusammenseins, bei feierlichen Anlässen etc. angemessen. Auch haben sie oft Symbolcharakter für bestimmte Berufe. Man erkennt die Berufung des Trägers an seiner Kleidung, zum Beispiel Uniformen, verschiedenen Ranges, Berufskleidung, die Robe des Richters, des Pfarrers, des Königs etc. Alttestamentlich gesehen war die besonders vorgeschriebene Kleidung der hohen Priester, nachzulesen in 3. Mose, von besonders symbolischer Bedeutung. War also die Bekleidung ausgerichtet zu bestimmten Zwecken, aber auch zur symbolischen Anzeige, mit wem man es zu tun hat. Bekleidung, also eine symbolische Form, die auch die Berufung zu ganz bestimmten Aufgaben anzeigt, was allgemein in der jeweiligen Gesellschaft bekannt war. Ein volkstümlicher Spruch lautet, Kleider machen Leute. Klar, denn in einer Königsrobe werde ich mich vermutlich anders bewegen als in einem Jogginganzug. Die Wirkung nach außen auf die Menschen in meiner Umgebung wird natürlich auch ganz verschieden sein. Sie wird beeinflusst durch die Form meines äußerlichen Auftretens, durch die symbolische Bedeutung dieser Form. Auch die verschiedenen Musikformen und Musikstilarten haben eine symbolische Bedeutung und wirken entsprechend ihrer ursprünglichen Verwendungsbedeutung in gleichartiger Richtung gemäß dem ursprünglichen Verwendungszusammenhängen, worin sie für bestimmte Zwecke entstanden und entsprechend gebräuchlich waren. Gebrauchsmusik hat immer entsprechend den Gebrauchszwecken gewisse Ausdrucksformen mit geeigneten Musikbausteinen, die gewissermaßen als Musikbausteinmodule mit Ausdrucksqualitäten behaftet sind, welche emotional in die Richtung stimulieren, aus deren Lebenshaltung sie entstanden sind, haben wir schon betrachtet, und für deren gesellschaftliche Lebensbereiche sie gebräuchlich sind. Zum Beispiel Tanzcafés oder Disco, heidnische Geisterbeschwörungen, Trance-Tänze, kirchliche Feiern, Militärparaden, Kriegsführung, Begräbnisandachten, Zirkus, Konzerte, religiöse Feste verschiedenster Prägung von hinduistisch, muslimisch, katholisch, evangelisch, buddhistisch, heidnisch etc. Gefühlsemotionen werden hier also in einer dem Zweck angemessenen Richtung durch entsprechend verschiedene Musikformen stimuliert. Die Einkleidung der Form durch bestimmte Ausdrucksbausteine der Musik, das musikalische Formkleid, kann also sehr verschiedene Auswirkungen haben zur emotionalen Bewegung der Hörerschaft. Das Formkleid der in Discos gebräuchlichen Musikbausteine mit deren auf leichtsinniges Amüsement hin ausgerichteten Gefühlsqualitäten ist nicht brauchbar in der Paarung mit geistlich-biblischen Botschaften. Die Ernsthaftigkeit biblischer Botschaften wird in der Darreichung auf Musikformen in Kleid von Tanz- und Unterhaltungsmusik geschwächt und erfährt eine emotionale Abschwächung und Abwertung, weil sie zusammen mit den Gefühlsqualitäten der in vielen Unterhaltungsmusikarten üblichen, unterhaltsamen und Verbindlichkeit dargeboten wird. Das musikalische Kleid der Tanz- und Unterhaltungsmusik und Discomusik ist das Kleid der Welt, das meistens angewendet wird zur Stimulation für die Freuden der Welt bis hin zur Freude an der Sünde. Für die herausgerufene Gemeinde Jesu, der Ekklesia, ist es nach der Gesamtaussage der Heiligen Schrift ein fremdes Kleid. Ich habe ja übrigens einen großen Kleiderschrank voll von weltlichen Kleidern. Und wir können uns das ja mal anschauen. Das könnte zum Beispiel so klingen. Noch ein paar andere Kleider zur Auswahl. Diese stets durchgehend lautstarken Beat-Arrangements leben von ihrem unverzichtbaren, alles beherrschenden, taktschlagenden Beatfolgen, die sicherlich eine starke Körperstimulanz auslösen können, aber wohl kaum eine bibelgemäße Anbetung im Sinne von Johannes 4,24, dem Gebot zur Anbetung Gottes im Geist. Leider werden heute auch traditionelle Heilslieder neu verpackt in solch einem Pop-Arrangement. Hüten wir uns, damit nicht das Wort von Amos 5, Vers 23 auf uns, unsere Gemeinden zutrifft, wo es heißt, tu den Lärm deiner Lieder von mir hinweg und das Spiel deiner Harfen mag ich nicht hören. Wenn man Musik und Lieder zum Lobe Gottes darbringt und musiziert in der Gemeinde, so bringt man damit ja auch immer ein Stück weit die Freude im Herrn mit ein. Die Freude im Herrn, die ja bekanntlich unsere Stärke sein sollte. Ich wies schon darauf hin, dass es verschiedene Qualitäten der Freude gibt. Die Freude der Welt, die Freude in der Welt, bis zur Freude an der Sünde. Und wir wissen, dass gewisse musikalische Bausteine aus der Tanz- und Unterhaltungsmusik und aus der Barmusik und dergleichen eben nicht die Freude im Herrn vermitteln, sondern diese Freude ist anders gepolt. Wir müssen also aufpassen, dass wir solche musikalischen Bausteine nicht verwenden zum Lobe Gottes. Hören wir mal ein Beispiel von den vielen Vertonungen des Halleluja, ein Lobpreis. Es gibt ja so viele Vertonungen des Halleluja, angefangen vom berühmten Halleluja von Händel. Sie kennen das sicher alle, ich brauche es wohl nicht vorführen. Aber jetzt mal ein Halleluja modernerer Art. Und wir wollen jetzt versuchen herauszufinden, ob das wohl die Freude im Herrn ist, die hier durch Musik vermittelt wird, oder ob hier etwas anderes drunter gemischt ist. Hören Sie es mal an, ich überlasse Ihnen das Urteil. The tree, the bird, and we fill our hearts with joy. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Wie man mit modernstem Instrumentarium, also mit Synthesizer und elektronischen Effekten, auch einem geistlichen Text gerecht werden kann, zeigt das nächste Beispiel. Es ist der Text, von allen Seiten umgibst du mich, als Kanon geführt mit Chor. Und dieses von allen Seiten umgibst du mich wird dargestellt mit glockenartigen Klängen, die von Synthesizern gebildet werden. Diese Atmosphäre des alles umgibst du mich wird hier gut dargestellt mit modernsten Instrumenten. Hören wir mal hinein in dieses Beispiel. Seite. Was machen denn nun aber die außereuropäischen Gemeinden, also Gemeinden, die die große Bandbreite unseres Kulturkreises überhaupt nicht kennen? Völker, die bisher im tiefsten Heidentum gelebt haben und deren Gebrauchsmusik eigentlich oftmals Götzenanbetung und Dämonenbeschwörung war, Trance-Tänze und dergleichen. Welche Musik sollen die nun machen? Wir werden sie sicherlich nicht mit Bach-Kantaten begeistern können. Aber es gibt sicherlich in deren Kulturkreis solche musikalischen Ausdrucksmodelle, welche dort nicht im Verwendungszusammenhang, zum Beispiel mit Götzen, Anbetungszeremonien oder Dämonenbeschwörungen stehen, damit keine Assoziationen mit den schamanistischen, zur Trance führenden Musikstücken geweckt werden. Geeignet wären zum Beispiel die musikalischen Ausdrucksmodelle, wie sie dort in den einheimischen Volksgesang bei Familien, Festlichkeiten, Hochzeiten und Ernteliedern verwendet werden. Wichtig ist nur, dass der für diesen Volksstamm verständliche emotionale Ausdrucksgehalt der jeweils verwendeten Lied- und Musikstrukturen sich auch zur Übertragung biblischer Textbotschaften eignet. Wie das in unserem Kulturkreis ja auch in der Verwendung geeigneter volksliedhafter Melodien üblich war. Obwohl diese ja als bekanntlich Kontrafaktoren bezeichneten Lieder ursprünglich keine geistlichen Texte trugen. Sicherlich wäre zu unseren bisherigen Betrachtungen zum Thema Musik in der Gemeinde noch vieles zu ergänzen. Aber wir müssen zum Schluss kommen. Und ich hoffe, dass es Ihnen Anregungen gab, die genannten Kriterien für Musik und Lieder in der Gemeinde neu zu überdenken. In diesem Sinne gilt eben für uns heute wie damals immer noch die Empfehlung des Apostel Paulus, der den Gemeinden zurief: Prüfet alles und das Gute behaltet. Damit verabschiede ich mich von Ihnen und danke Ihnen für Ihr geduldiges Zuhören.